Szene 12. Bitte antworten Sie. Sind die Kinder um 8 Uhr im Autobus? Ja. Ja, sie sind um 8 Uhr im Autobus. Frage: Wo sind die Kinder um 9? Im Bus oder in der Schule? Sie sind in der Schule. Frage: Und wo ist die Sekretärin um 11 Uhr? Sie ist um 11 Uhr im Büro. Gut. Wiederholen Sie. Der Bus, in dem Bus oder im Bus? Die Schule, in der Schule. Das Büro, in dem Büro oder im Büro. Und Sie? Ich frage Sie. Sind Sie jetzt im Bus? Nein. Nein, ich bin jetzt nicht im Bus. Frage: Oder sind Sie in der Schule? Nein. Nein, ich bin jetzt nicht in der Schule. Frage: Wo sind Sie jetzt? Im Büro oder zu Hause? Ich bin jetzt zu Hause. Und jetzt hören Sie bitte zu. Fräulein Schulz, ist denn Herr Müller jetzt zu Hause? Er ist nicht zu Hause. Er ist in seinem Büro. Frage: Sagen Sie bitte, wo ist Herr Müller jetzt? Er ist jetzt in seinem Büro. Frage: Und wo ist Fräulein Schulz? Sie ist in ihrem Büro. Ich bitte Fräulein Schulz. Einen Moment. Jawohl, Herr Müller. Ich komme. Frage: So, wo ist die Sekretärin jetzt? Sie ist jetzt in Herrn Müllers Büro. Frage: Und wo ist Otto? Ist er in dem Büro von Fräulein Schulz? Ja, er ist in ihrem Büro. Hören Sie zu. A. Die Schreibmaschine. A, B, C, D, E, F, G. Ich tippe das A, B, C. H, I, J. Wo ist J? Wo ist J? Wo ist der Buchstabe J? A. Hier. J, K und L, M, N-O-P. Und Q? Das ist kein Q. Wo ist der Buchstabe Q? Frage. Was tut Otto? Tippt er das deutsche ABC? Ja, er tippt das deutsche ABC. Frage. Ist Q ein Buchstabe? Ja, Q ist ein Buchstabe. Frage. Was sind A und B? A und B sind Buchstaben. Frage. Wie viele Buchstaben hat das deutsche ABC? 26? Ja, das deutsche ABC hat 26 Buchstaben. Hören Sie zu, das ABC ist nicht zu Ende. Wo ist der Buchstabe Q? Hier. Q und R und S und T und U, V, W und X, Y, Z. Bitte wiederholen Sie. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J. K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T. U, V, W. X, Y, Z. Gut.